Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Here at least six people have been arrested and a policeman was injured in scuffles between two groups of demonstrators. Members of the British National Party clashed with a group of anti-fascists who were protesting at the march through Thamesmead in South London. It is a movement of force against the working class people, irrespective of where they are. Fascism does away with trade unions. Fascism lives on racial hatred. Fascism doesn't believe in the betterment of the conditions of the working people. It is the strong arm of the capitalist system, in my view. Düster, düster geht es bei uns in diesem Rückblick auf den August zu. Obwohl wir bekanntlich mehr sind, ist die verfluchte Pest, die sich weiter ausbreitet, doch zum Kotzen und todtraurig noch dazu. Das hat inzwischen offensichtlich auch ein großer Teil der Menschen, denen wir täglich auf der Straße begegnen, mitbekommen. Und wir fragen uns, wie viele von ihnen genug Selbstvertrauen besitzen, sich dem Sog dauerhaft zu entziehen. Passend zu dieser trüben Stimmung wenden wir uns diesmal dem NSU-Prozess zu, der für die deutsche Justiz seit der Urteilsverkündung im Juli zunächst abgeschlossen ist und damit auch aus der Tagespresse verschwunden. Aufgeklärt sind die NSU-Verbrechen dadurch aber noch nicht. Und so geht die Arbeit an dem Fall für viele weiter. Dazu hört ihr später ein ausführliches Interview. Und weil wir diesmal gar nicht vor dem Einsatz von Mood-Techniken zurückschrecken, haben wir diese Noisy-Einstiegsmusik ausgesucht. Das ist Anti-Fascist Action von Kamikaze Dead Boy. Wenn ihr gerade gar keine Lust auf Gefühle habt, hoffe ich, dass ihr uns das verzeiht und trotzdem dran bleibt. Nazi-Punks, fuck off. Später werden wir euch außerdem über die Repressionen gegen Jan und andere auf dem Laufenden halten. Nach der verhinderten Abschiebung eines Berufsschülers nach Afghanistan gehören sie zu denjenigen, die sich mit den immer weiter verschärften Strafen im Zusammenhang mit Widerstand gegen die Vollstreckerinnen und Vollstrecker auseinandersetzen müssen. Aber jetzt hört ihr erstmal einen Bericht aus dem Hambacher Forst von Ende August. Da geht die Stimmung kurz ein bisschen nach oben, auch wenn die Geschehnisse grundsätzlich nicht ermutigend sind. Hallo, hallo, hier kommt die News aus dem Hambi. Es hätte ja viele gute Audiomomente gegeben, die letzte Augustwoche im Hambacher Forst hätten darstellen können. Leider war es an dem Reporter vor Ort, seinem Aufnahmegerät oder einem Einsatz der Freundchen im Blau verschuldet, dass ich es euch nun doch aus zweiter Hand erzählen muss. Montag, 27. August. Die Bullen machen einen Einsatz im Wald, um mit einem Handvoll Anzugträger von Politik und Presse einen Waldspaziergang zu machen. Aus den Baumhäusern ertönt bei dem Aufmarsch der Uniformen ungefähr das hier. Das ist an und für sich schon treffend, es dürfte aber wohl auch eine Antwort auf das hier. Gewesen sein, das am Tag vorher am Waldrand aus einem Lautsprecherwagen erklang. Dienstag, 28. August. 7 Uhr morgens, das Rasen von Wannen ums Wiesencamp und kurz darauf die Durchsuchung desselben. Ja, die Polizei hatte einen Durchsuchungsbeschluss. Aber ob das die gründliche Beschlagnahme von allen Paletten, fast aller Wasserkanister, sämtliches Werkzeug und zwei Kästen Bier und das alles ohne Protokoll entschuldigt, ist so eher die Frage. Setzt euch mit dem EH des Hambi in Verbindung, wenn ihr betroffen wart und euch an die Klage beteiligen möchtet. Mittwoch, 29. August. Ein etwas besserer Ton. Die Demo, etwa 150 bis 200 Menschen groß, trifft am Wiesencamp ein. Neues Wasser, Essen und personelle Unterstützung für den Wald sind dabei. An dieser Stelle auch ein großes Lob für die Mahnwache, die jeden Tag für die Besetzung da war und einen safen und ruhigen Rückzugsort bot. Donnerstag, 30. August. Da gab's Musik. Musik hat gar nicht viel erzählt. Erzeugt Wärme und wir leben in einer bitterkalten Zeit, dass wir uns reiben zeigt, wir sind zum Erfrieren noch nicht bereit. Freitag, 31. August. war eigentlich auch ziemlich ruhig, wie es im Wald ja auch sein könnte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Bündnismobil der BürgerInnen-INI Bürger für Bür, das die ganze Zeit an der Mahnwache die Stellung hielt, von unbekannt abgebrannt. Die BürgerInnen-INI geht von Brandstiftung aus. Am 15. September gab es einen erneuerten Großeinsatz, wo die Bullen und RWE viel Bodenstruktur geräumt haben. Die Baumhäuser und die Tradebots sind aber weiterhin stabil besetzt. So, das war's erstmal mit dem Ton aus dem Hambi. Und wenn ihr ganz gut hinhört, könnt ihr ihn vielleicht sogar im Original hören. Denn so weit weg ist der Hambi dann doch nicht. Also hört hin, fahrt hin, jetzt ist der Moment. Informiert euch am besten auf dem Blog hambacherforst.org/blog. Und damit sind wir auch schon bei unserem Schwerpunktthema angelangt. Enver Şimşek, İsmail Yaza, Abdurrahim Özidoru, Theodoros Bulgaridis, Süleyman Taşköprü, Mehmet Kubaşik, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Halit Yozgat. Dies sind die Namen der vom NSU Ermordeten. Dieser Beitrag ist für Sie. Bereits im Juli endete der sogenannte NSU-Prozess angesichts der bekannten Tatsachen zum nationalsozialistischen Untergrund, den Verstrickungen mit Staatsbehörden und auch den unzähligen offen gebliebenen Fragen, war nicht nur das Ergebnis vor Gericht, sondern auch die Kurzlebigkeit der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit schockierend sowie symptomatisch für die deutschen Zustände. Wir widmen uns diesen Monat dem Thema NSU, der geleisteten und noch zu leistenden Aufklärung und versuchen eine zumindest grobe Einordnung der Geschehnisse. Zu Hilfe kommt uns dabei Massimo. Er arbeitet schon seit Jahren zur Aufklärung und ist Teil des Tribunals NSU-Komplex auflösen. Wir sprachen am Telefon mit ihm und baten zuerst um ein Resümee zum NSU-Gerichtsprozess. Zu dem Prozess kann man sagen, jetzt erstmal von dem Urteil auszugehen, das war für alle solidarischen Initiativen, die in den letzten Jahren aktiv waren, aber vor allen Dingen natürlich für die Angehörigen der Mordopfer und die Betroffenen der Bombenanschläge und ein Schock, dieses Urteil, was da passiert ist am 11. Juli. Beate Zschäpe war relativ hoch verurteilt worden. Das heißt, sie ist nicht, wie man noch befürchten musste, nur für den, dass sie da ihr Haus da angezündet hat am Ende und für diesen versuchten Mord verurteilt worden, sondern sie ist tatsächlich für alle Morde des NSU verurteilt worden als gleichwertiges Mitglied. Das war sehr gut und sie hat lebenslänglich gekriegt unter besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, sie wird jetzt auch nicht vorzeitig entlassen werden. Sie wurde eben hoch verurteilt. Der Skandal war tatsächlich, dass die anderen Mitangeklagten, es gab ja vier weitere Angeklagte, eben sehr milde bestraft worden sind. Hier zu nennen sind vor allen Dingen Ralf Wohleben, der ja eigentlich der Kopf war des thüringischen Heimatschutzes damals, der eigentlich der Konstrukteur war dieser thüringischen Neonazi-Szene und der eben auch mit dem NSU verbunden war. Und er hat 10 Jahre bekommen, ist mittlerweile auch schon auf freiem Fuß, weil die Untersuchungshaft angerechnet wurde. Und André Emminger ist dann noch zu nennen. Er war ja mit seiner Frau die engsten Vertrauten von dem Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe über 14 Jahre lang. Waren die befreundet, haben sie unterstützt mit Geld, mit Pässen. Er hat ein Wohnmobil angemietet, mit dem Anschläge verurteilt worden sind. Und das Gericht hat halt gesagt, dass er kein Teil des NSU war und auch nicht wissen konnte, was die gemacht haben. Und hat ihm sozusagen lächerliche 2,5 Jahren verurteilt. Im Gerichtssaal selber beim Prozessende am 11. Juli waren sehr viele Neonazis anwesend, alle uniformiert. Auch André Emminger hatte sich so schwarz gekleidet und er konnte sozusagen direkt nach dem Ende dieses Tages eben als freier Mann das Gerichtsgebäude verlassen, was er mit unter dem Jubel seiner Neonazi-Kameraden eben gemacht hat. Und das war sozusagen ein Schock für die Angehörigen dass sozusagen dieser immer noch sehr aktive und gefährliche militante Neonazi-Kader da einfach freigelassen wurde. So beleidigend wie dieses Ergebnis, insbesondere für die Angehörigen und Betroffenen ist, lässt es sich als richtungsweisendes Signal der deutschen Justiz verstehen. Und es enttäuscht sicherlich, dass von manchen dem Staat vielleicht geschenkte Vertrauen in dessen Willen und Fähigkeit, die Neonazi-Szene zu verfolgen oder gar zu zerschlagen. Das hat nämlich auch noch eine andere Konsequenz. Es gibt ja noch 9 weitere Ermittlungsverfahren gegen das Netzwerk des NSU, also Helfer und Helfeshelfer in bundesweit. Und es gibt auch noch ein Strukturermittlungsverfahren. Und es ist klar, nach diesem Urteil gegen Wohleben und Emminger, dass jetzt andere Neonazis da nicht mehr verurteilt werden, weil wenn die beiden schon, sozusagen wenn den beiden schon unterstellt wird, sie konnten ja nicht wissen, was der so wirklich angerichtet hat, dann was soll dann irgendein Neonazi in Köln oder Kassel davon gewusst haben sollen. Also insofern war das Signal ein sehr deutliches und ein erschütterndes. Axel Hoffmann, einer der Nebenklagevertreter, hat es eben auf den Punkt gebracht, das Urteil ist eine Aufforderung an die Neonazi-Szene, weiter zu morden, weiter Anschläge zu begehen. Es ist ein Signal, dass man das jahrzehntelang machen kann und es einem eigentlich nichts passiert. Und es gab noch ein anderes Signal, das sollte man auch nicht vergessen. Es gab ja noch einen weiteren Angeklagten, der sich sehr früh schon aus der Neonazi-Szene tatsächlich gelöst hatte, der bereut hatte und auch umfassend, als einziger überhaupt umfassend Aussagen gemacht hat. Und der ist zu 3 Jahren verurteilt worden. Das heißt, auch da nochmal das Signal an die Neonazis, es lohnt sich nicht, wenn ihr aussteigt, aber wenn ihr weitermacht, dann passiert euch nichts. Und das ist der eigentliche Skandal. Und wenn man mitgekriegt hat in München zur Mobilisierung an dem Tag, wir standen ja mit mehreren tausend Menschen vor dem Gerichtsgebäude, haben auch eine Demonstration gemacht, wenn man mitgekriegt hat, wie erschüttert und wirklich am Ende eigentlich die Angehörigen der Mordopfer waren nach diesem Urteil, das vergisst man, glaube ich, nicht so schnell. Das ist der eigentliche Skandal dieses Tages. Ja, und dieses ganze Gerichtsverfahren, es ging jetzt über 5 Jahre, der größte sogenannte Terrorismusprozess in Deutschland, der Geschichte Deutschlands, wenn man sich den verfolgt hat, NSU-Watch hat das ja vorbildlich gemacht, die saßen ja jeden Tag von diesen vielen 100 Gerichtsverfahrenstagen dort und haben mitprotokolliert. Wenn man sich das eben anguckt, dieses Gerichtsverfahren, kann man eben sagen, dass das Gericht vor allen Dingen, also die Bundesanwaltschaft und auch der Richter, vor allen Dingen eins dort versucht hat, nämlich zu signalisieren, dass das ein ganz normales Mordverfahren ist und eben kein politisches Terrorismusverfahren. Das heißt, sie haben mit aller Kraft versucht, das ganze Umfeld, was ja die Nebenklage, also die Betroffenen mit ihren Anwälten und Anwältinnen versucht haben reinzukriegen, wer gehört noch dazu, wie waren die Netzwerke, wer hat ihnen geholfen. Dieses Moment, auch das Moment der rassistischen Ermittlungen, dass die Polizei viele Jahre nur gegen das Umfeld der Opfer ermittelt hat, gegen die Familien ermittelt hat und überhaupt nicht die Neonazi-Szene eigentlich gegen die ermittelt hat, dass das Gericht aufrechterhalten hat, diese Geschichte im Grunde genommen, dass es nur ein isoliertes Kerntrio war, dass es kein Umfeld, dass es eigentlich keinen Nazi-Terrorismus in Deutschland gibt, keine Netzwerke, die heute noch aktiv sind oder die da was zu tun haben. Also das war sozusagen das Zweite, was man zu diesem Gerichtsverfahren sagen kann, dass im Grunde genommen die Bundesanwaltschaft die ganze Zeit versucht hat, Entwarnung zu signalisieren, zu sagen, hier geht es um ein Mordverfahren, aber eben dieses politische Moment, wer da jetzt verstrickt war mit denen, ideologisch und auch ganz praktisch, das wurde eben nach Kräften rausgehalten und das Urteil ist eben entsprechend. Also Tschepe als Mitglied des Kerntrios hoch verurteilt, aber diese ganzen anderen Nazis da drin im Grunde genommen gar nicht oder sehr milde. Und das ist eben genau das Problem, was wir ja, die wir seit Jahren dazu arbeiten, eben sehen, dass der strukturelle Rassismus, die Netzwerke, das sozusagen Normale, dass hier Nazis die ganze Zeit sich bewaffnen, dass sie ihre Haft nicht antreten, in den Untergrund gehen, dass sie Waffen besitzen, dass sie Anschläge planen, dass sie Todeslisten führen, dass das im Grunde genommen immer verharmlost, geleugnet, verschleiert wird. Das ist das eigentliche Problem, was dieser Prozess eben nochmal exemplarisch gezeigt hat. Diesem Ausdruck des strukturellen Rassismus gingen andere vorher. Seit die Ermittlungen nach den ersten Morden aufgenommen wurden, setzten sie sich fort. Das war ja bei allen Mordopfern und bei allen Bombenanschlägen, zum Beispiel auf der Kopfstraße, dasselbe Muster. dass die Betroffenen, die Angehörigen angegangen worden sind, gegen die jahrelang ermittelt worden sind, DNA-Proben, dass Gerüchte gestreut wurden in ihrer Nachbarschaft, sie hätten doch irgendwas Krummes da mit Drogen, mit Waffen, mit sonst was, Rotlichtmilieu zu tun. Es wurden gezielt Lügen verbreitet, um sozusagen diese migrantischen Communities zu destabilisieren, während sozusagen die Betroffenen, die Angehörigen immer gesagt haben, es müssen Rassisten, es müssen Nazis gewesen sein, und dem wurde eben nicht gefolgt. Die Art und Weise der Ermittlungen, die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft, des Gerichts und der eigentliche Ausgang des NSU-Prozesses ragen dabei nicht als isolierte Ereignisse hervor. Vielmehr ist das Ende des Gerichtsprozesses umhüllt von einem gesellschaftlichen und institutionell-politischen Rechtsruck. Aber auch die Morde des NSU folgten in den 1990er Jahren, einer Zeit brutaler Pogrome in Deutschland. Daher stellten wir die Frage, inwieweit der NSU-Komplex als Kontinuität und Steigerung rassistischer Zustände, aber auch im Kontext einer gesellschaftlichen Rechtsverschiebung zu verstehen ist. Es gibt natürlich sozusagen eine bestimmte Konjunktur des Rassismus nach der Wiedervereinigung mit den Pogromen, mit den Anschlägen, den Brandanschlägen, den Angriffen, den vielen Toten nach 1990, in den 90er Jahren vor allen Dingen, die eben auch absolut nicht verfolgt wurden juristisch, wo die Polizei auch wenig dagegen gemacht hat, die auch nicht verurteilt worden sind, selbst die man gekriegt hat. Also dieses Klima der Straffreiheit, was wir ja auch vom Tribunal angeklagt haben aus den 90er Jahren, das ist ja genau das Klima, in dem der NSU oder der thüringische Heimatschutz, aus dem der NSU hervorgegangen ist, groß geworden sind. Die haben das ja mitgekriegt, das war ihre Jugendzeit. Also dieses, man kann sich organisieren, man kann Waffen sich besorgen, man kann Anschläge machen, aber im Grunde genommen passiert nicht viel. Das hat unterschiedliche Gründe, es hat eine gesellschaftliche Komponente und es hat natürlich auch eine geheimdienstliche Komponente. Der Geheimdienst hat die ganze Zeit seine Finger im Spiel hatte insofern, dass er diese Neonazi-Strukturen eben geschützt hat und unterstützt hat im Aufbau. Der Glabs, der Journalist, der sehr stark recherchiert hat zum NSU, hat das mal auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, man kann in Deutschland keinen Neonazi-Kader, also nicht aufsteigen in der Neonazi-Struktur, wenn man kein V-Mann ist, also kein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes oder ein V-Mann des Verfassungsschutzes. Weil wenn man einer ist, wird man geschützt vor Verfolgung, man kriegt Geld, man kriegt Informationen, man endet eben nicht im Knast. Und das wissen natürlich die Kameraden auch insofern, ist das sozusagen, ist das eben auch ein Teil. Aber natürlich der andere, wichtigere Teil für uns ist tatsächlich der gesellschaftliche Aspekt. Und den hat man natürlich auch in den 90er Jahren schon. Also dass sozusagen Neonazis oder Rassisten kontinuierlich und auch organisiert und auch unorganisiert, auch spontan sozusagen Migranten und Migrantinnen angreifen, umbringen, und im Grunde genommen passiert nichts. Also im Gegenteil, es wird ihnen sozusagen insofern recht gegeben, dass das Recht auf Asyl 93 de facto abgeschafft wurde, weil gesagt wurde, na, hier sieht man ja, das Boot ist voll, wenn es so viel Gewalt gibt, dann müssen, sozusagen haben wir zu viel Ausländer, das ist das Zeichen. Also deswegen ist es jetzt gar nicht so neu, gleichwohl finde ich schon auch, dass natürlich jetzt gerade, kann ja auch niemand bestreiten, einen Rechtsdruck gibt, und ich finde auch, dass das Urteil da auch reinpasst. Also, weil natürlich hätte der Staat hier nochmal die Chance gehabt zu sagen, wir räumen jetzt hier auf mit dem Rechtsterrorismus, mit dem Naziterrorismus, und verurteilen die jetzt groß. Und dass die tatsächlich, also die an demselben Tag unter den Johlen der Nazi-Freunde da freigelassen haben, ist natürlich ein Zeichen, was auch gesendet wird. Und dieses Zeichen macht mir eben auch Angst, zu sagen, es ist uns hier völlig egal, sogar was die liberale Presse sozusagen über uns schreibt, weil es gab ja auch eine Empörung darüber in den Zeitungen, es ist uns jetzt wirklich egal, wir machen jetzt dieses Zeichen und sagen, die Neonazis lassen wir laufen und das geht hier weiter, und die Betroffenen, für die sind uns hier egal. Und das finde ich schon nochmal eine neue Qualität im Diskurs und eine Verrohung und ein Ausdruck des Rechtsdrucks. All das nur als Ausdruck und Folge der Verschiebung gesellschaftlicher Verhältnisse zu verstehen, ist nicht nur unbefriedigend, sondern verkürzt auch mit Sicherheit. Es bleiben die Fragen: Wie kann so etwas passieren? Wieso verhält sich der deutsche Staat so, wie er es tat und tut? Warum wird das gemacht? Also was hat der Staat davon, also so eine Nazi-Szene eigentlich sich dazu, also zu halten oder zumindest nicht zu verhindern? Man kann die verhindern, man kann die entwaffnen, man kennt die Namen, ist durchsetzt um den NSU allein rum, gab es 40 V-Leute in nächster Nähe oder im Umfeld. gab ja auch immer wieder in der Zeit, wo die im Untergrund waren, der NSU, immer wieder Zielfahndungskommando der Polizei, die auch ihren Job gut gemacht haben, die ihn kurz davor waren, sie zu verhaften. Und immer wieder wurden die entweder abgerufen von den Innenministerien oder die wurden eben gewarnt. Und das ist natürlich schon eine Frage, warum eigentlich, man versteht es nicht so richtig. Es gibt ja immer dieses Argument der Politik der Spannung, also zu sagen, es ist immer nicht schlecht, wenn es sozusagen so eine Bedrohung da gibt, die eigentlich antidemokratisch funktioniert, also die gegen demokratische Kräfte, gegen gegen eigentlich die migrantische Gesellschaft, aber auch gegen natürlich Linke dieser Gesellschaft vorgeht, dass das immer auch ein Interesse ist von so einem Geheimdienst. Aber ich würde da gar nicht so weit gehen wollen. Ich meine, der Geheimdienst hat immer eine dunkle Logik, die man nicht so richtig versteht. Und alles, was wir sagen können, ist, wir können sehen, dass es so lief. Das ist ja schon mal wichtig auch zu sagen, dass diese ganzen Netzwerke ohne Hilfe des Verfassungsschutzes so nicht hätten aufgebaut werden können. Dirk Labs, eben, um ihn nochmal zu zitieren, sagte einmal bei einer Veranstaltung, dass der Verfassungsschutz da gerade in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung sich da so eine Art kleine SA aufgebaut hat, also einfach so eine Truppe, die da eben, und dann mal zu gucken, was die so machen. Also ich möchte dazu kein Urteil mir erlauben. Ich finde tatsächlich das auch nicht so die ganz wichtige Frage da drin, weil der Verfassungsschutz ist das eine, der hat eine Logik, eine dunkle Logik an sich, die man vielleicht auch nicht ganz versteht. Ich finde das aber wichtiger nochmal, dass man tatsächlich begreift, dass der nicht so hätte agieren können oder die Nazis nicht so hätten agieren können, wenn es eine andere zivilgesellschaftliche Sensibilität dafür gegeben hatte. Ich meine, das Beispiel in Köln zeigt es ja, es gab diesen Bombenanschlag, wo die Polizei ja sofort gesagt hat, hier könnte auch ein terroristischer Hintergrund vorliegen. Das Lagezentrum in Düsseldorf hat anderthalb Stunden danach gesagt, wir streichen Terrorismus erstmal aus diesem Bericht. Und dann hat ja Otto Schilly einen Tag später dann gesagt, also ein rechtsterroristischer Hintergrund ist nach gegenwärtigen Ermittlungskenntnissen auszuschließen. Und danach hat ja die ganze Presse und alle das eigentlich eben nacherzählt und gesagt, ja, so ist das halt. Also es gibt hier keinen terroristischen Anschlag. Das heißt, die Migranten müssen das selber gewesen sein. Und die Presse hat dann jahrelang immer von Parallelwelten geschrieben, von undurchdringlichen migrantischen Milieus, die alle kriminell seien. Der Bürgermeister von Köln-Mülheim, der in der SPD ist, hat immer gesagt, das ist ein Ghetto, die sind alle kriminell und so weiter. Es wird von Dönermorden geredet. Die Polizei, die ja ganz anders als der Verfassungsschutz eigentlich sozusagen ein normaler Ausdruck dieser Gesellschaft ist, hat nur sozusagen gegen die Opfer ermittelt und nicht gegen die Migranten. Und das kann man eben nicht erklären mit so einem geheimen Plan, sondern das ist ein struktureller Rassismus, der in dieser Gesellschaft vorliegt, wo das eben selbstverständlich scheinbar nicht zu stören scheint, wenn Migranten getötet werden und man sich da scheinbar nicht vorstellen kann, dass es hier rassistische oder neonazistische Netzwerke gibt. Und das ist eigentlich das Problem, weil wenn da richtig recherchiert worden wären, wenn die Journalisten ihren Job richtig gemacht hätten, wenn die Politiker ihre Bevölkerung, auch die migrantische Bevölkerung geschützt hätten, wenn man die ernst genommen hätten, was die Angehörigen selber gesagt haben, sie haben es ja gesagt, die Angehörigen der Mordopfer haben ja gesagt, was passiert ist, die haben es ja schon in den 2000er Jahren gesagt, sie haben sogar eine Demonstration organisiert 2006 in Kassel, die Familie Schimschek aus Nürnberg, die Familie Kubaschek aus Dortmund und die Familie Josgard aus Kassel haben eine Demonstration im Sommer 2006 gemacht, nach der Ermordung von Halit Josgard und Mehmet Kubaschek, und haben gesagt, kein zehntes Opfer, diese Mordserie muss stoppen. Hier gibt es eine Mordserie gegen unsere migrantischen Communities. Wir sehen das bundesweit. Und es sind mehrere tausend, 4000 Menschen sind auf die Demonstration gegangen und es hat niemanden interessiert. Es hat die Antifa nicht interessiert, die Linken hat es nicht interessiert, die Presse hat es nicht interessiert, was die Migranten da schon zu sagen haben. Und das ist eigentlich das Problem, mit dem wir umgehen müssen. Der Geheimnis ist eine dunkle Seite, aber das ist ein gesellschaftliches Problem, was uns alle angeht. Und da müssten eigentlich die Alarmglocken eigentlich bei allen, die sich als Demokraten verstehen, eben klingeln. Diese ebenfalls symptomatische Ignoranz gegenüber den Angehörigen und Betroffenen zu beenden und umzukehren, wurde schließlich zum Schlüssel für die Aufklärung von unten. In der Kolbstraße haben nach dem Bombenanschlag alle gesagt, das müssen Nazis gewesen sein. 2011 hat es niemand mehr gesagt, weil es klar war, wer das sagt, kriegt Ärger. Insofern sind die alle zum Schweigen gebracht worden. Und unsere Prozess im Grunde genommen, wie es anfing, war, wieder ins Gespräch miteinander zu kommen. Was war nach November 2011, das war ja die Selbstumtarnung, war ja im November, gab es eine Antifa-Demo in Köln, die eben durch die Kolbstraße laufen wollte, gegen den Rassismus, gegen den Verfassungsschutz, gegen den Staat. Und die haben halt gar nicht mit den Angehörigen da, mit den Bewohnern der Kolbstraße und den Ladenbesitzern gesprochen. Die sind halt da durchmarschiert. Und da haben sich eben die Leute von der Kolbstraße entgegengestellt, also den Antifas haben gesagt, wer seid ihr eigentlich, dass ihr hier durchläuft, was wollt ihr? Und daraus ist der Dialog entstanden, wo sozusagen beide Seiten miteinander angefangen haben zu sprechen und zu sagen und auch über den ideologischen Tellerrand hinweg zu gehen. Also das sowohl von sozusagen den Seiten der Kolbstraßenleute, die sich damit Antifas angefangen haben auseinanderzusetzen, als auch Antifas, die angefangen haben mitzusprechen mit Leuten, die eben nicht unbedingt Linke sind. Und daraus ist ein Dialog entstanden, der sehr, sehr stark dann war und wirklich eine Kraft gegeben hat, dass dann im Grunde genommen die Menschen, die Betroffenen selber angefangen haben, ihr Wissen zu erzählen, ihre Erfahrung mit Rassismus und auch ganz konkret zum NSU-Komplex, was ihnen passiert ist, wie die Ermittlungen waren, wie sie unter Druck gesetzt worden sind. Und diese Geschichten sind bis heute immer noch nicht fertig erzählt, aber das hat im Grunde genommen diese Kraft und diesen Druck gegeben, was Eigenes eben zu schaffen, jenseits der staatlichen Aufklärungsinstitutionen. Genau diese Einbeziehung der migrantischen Perspektive ist es, was die Aufklärung von unten, selbstorganisiert und antirassistisch und antifaschistisch ausgerichtet, besonders macht, in Abgrenzung zu den diversen anderen institutionellen Aufklärungsformen. Das Gerichtsverfahren in München, aber es gab ja eben auch diverse parlamentarische Untersuchungsausschüsse in den Ländern und im Bund, zwei Stück, die ja auch eine sehr gute Arbeit gemacht haben, aber trotzdem war auch dort an diesen Orten im Grunde genommen das migrantische Wissen, das Wissen der vom Rassismus betroffenen Menschen eben auch nur marginal. Und das, was wir gemacht haben, also wir jetzt im größeren Sinne viele hundert Menschen seit vielen Jahren, ist Orte zu schaffen, wo dieses migrantische Wissen nach vorne gebracht wird. Weil es ist klar, wenn man Rassismus überwinden will, muss man zuallererst eine migrantische Perspektive auf diese Gesellschaft eben aneignen. Und das ist das, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, diese Geschichten dieser Menschen, das Wissen, die Analysen, die Forderungen in den Vordergrund zu stellen. Und das war auch der Impuls, warum wir dann 2017 ein Tribunal gemacht haben in Köln, 5 Tage lang, an dem wir eben genau diesen Dreischritt gemacht haben. Wir haben einmal sozusagen nochmal die Geschichten auch des Rassismus erzählt, was die Leute empfinden, erleben mussten, erdulden mussten. Wir haben über 90 Täter und Täterinnen des NSU-Komplex oder Verantwortliche des NSU-Komplex benannt und eine Anklageschrift eben entworfen, die man auch auf unserer Website eben einsehen kann. Und wir haben nochmal so eine postmigrantische Gesellschaft stark gemacht, zu sagen, dass die Nazis zwar diese Verhältnisse angegriffen haben, versucht haben eigentlich die Migrantisierung oder dieser Gesellschaft rückgängig zu machen, aber dass sie damit eben nicht gewinnen können, dass das eben unmöglich ist, dass wir selber aus einer Stärke und nicht nur aus einer Opferposition heraus geredet haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen. Weil der NSU hat ja nicht die Schwächsten angegriffen in den 2000er Jahren. Also nicht, jetzt weiß ich nicht, zum Beispiel Geflüchtete ohne Rechte, sondern wir haben Ladenbesitzer, viele von ihnen mit deutschen Pässen, etablierte, eingewanderte Menschen, das haben sie angegriffen, diese Strukturen. Also die etablierte Einwanderungsgesellschaft. Und das ist schon nochmal eine andere Qualität des Angriffs. Und da haben wir eben nochmal was entgegengesetzt zu sagen, dass diese Gesellschaft sich eben nicht mehr auf sozusagen homogen deutsch-völkisch zurückdrehen lässt, sondern diese Gesellschaft ist einfach migrantisch durch und durch. Ein Drittel der Menschen haben hier einen Migrationshintergrund. Diese ganze Vorstellung von einem weißen deutschen Deutschland ist sowieso vorbei und wird auch nie sich realisieren. Also diese Stärke haben wir eben auch demonstriert, die ja oft untergeht in dem linken Reden über Rassismus, wo eben auch die Betroffenen immer nur als Opfer vorkommen. Und da haben wir dem auch nochmal eine andere Geschichte entgegengestellt. Die Aufklärung zum NSU ist alles andere als abgeschlossen. In mancher Hinsicht scheint sie nicht mal angefangen zu haben. So zum Beispiel, was das eigentliche Netzwerk des NSU angeht. Es gab dieses riesengroße Netzwerk des NSU, es gab Helfer vor Ort. Sie haben ja sehr, sehr viele Orte ausgespäht und es ist klar, dass 3 Personen nicht hundert oder sogar tausende von Orten ausspähen können und lokale Detailkenntnisse haben können. Es gibt auch viele andere klare Beweise dafür, dass es nicht nur die drei gewesen sein können. Zum Beispiel die Bombe auf der Kolbstraße. Das ist klar, die konnte nicht scharf gemacht werden in Thüringen und dann nach Köln transportiert werden. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Die muss in Köln ganz am Ende fertiggestellt worden sein. Das heißt, es gibt da Leute, die ihnen sozusagen die Infrastruktur gegeben haben. Und genau, das wird eben nicht recherchiert oder auch in Kassel mit Andreas Temme, dem Verfassungsschutzmitarbeiter, V-Mann, Führer von rechten Nazi-V-Personen, der ja bei der Tat selber anwesend war, den die Polizei ja ermitteln musste. Auch das ist ja abgeschmettert worden, auch vom Gericht übrigens, die gesagt haben, dass Andreas Temme, obwohl er schon vor dem Untersuchungsausschuss der Lüge überführt wurde, als glaubwürdig eben eingestuft worden ist. Sowohl was die Kontinuität des NSU-Netzwerkes als auch was darüber hinausgehende gegenwärtige Nazi-Strukturen angeht, beweist der deutsche Staat fortwährend Unfähigkeit und Unwillen, dagegen vorzugehen. Stattdessen gibt es meist Beschwichtigungen, es wird kleingeredet, ignoriert und geleugnet, und wohin diese Strategie führt, lässt sich unter anderem aktuell in Sachsen beobachten. Nazis gehen nicht durchs Ignorieren weg, im Gegenteil. Wir wissen, dass sie weiter Waffen kaufen. Wir wissen, dass sehr viele, über, glaube 400 oder um die, ich weiß nicht genau die Zahl, im Grunde genommen nicht ihren Haftantritt gemacht haben, das heißt im Untergrund offiziell sind. Wir kennen Todeslisten nicht nur vom NSU, sondern auch jetzt wie von den Bundeswehrsoldaten und andere, die im Grunde genommen gar nicht recherchiert werden. Auch die NSU-Todesliste zum Beispiel, da wissen die Leute, die da drauf standen, bis heute nicht, dass sie da drauf stehen. Das hat ja teilweise die Presse übernommen, da mal ein bisschen rumzurecherchieren, wer denn da eigentlich so vor Ort ist in der Nähe dieser Listen. Und es zeigt sich eben, dass bei vielen Anschlagszielen eben ganz in der Nähe eben auch ein Neonazi-Kader eben wohnen oder eben oder tätig sind. Das heißt, es wird nach wie vor nicht nach rechts recherchiert und gleichzeitig gibt es aber hunderte von Nazis, die eben Waffen eben weiterkaufen, sich organisieren und natürlich auch Anschläge planen und natürlich auch konkrete Gruppen wie jetzt der Dritte Weg oder wo ja der Bruder von André Emminger, der jetzt da mit 2,5 Jahren da rausgekommen ist, eben organisiert ist, Mike Emminger und eben andere Neonazis. Also es geht einfach weiter und der Staat tut so, als ob alles in Ordnung ist und auch die Gesellschaft schreit nicht auf. Also da hätte man eigentlich aus dem NSU, da muss man aus dem NSU lernen zu sagen, so geht es nicht. Wir müssen jetzt diese Neonazi-Szene einfach mal entwaffnen und ein Ding festmachen. Und das wird einfach nicht gemacht in diesem Land und das ist ein riesengroßes Problem, vor allen Dingen natürlich für migrantische Menschen und für Linke. Zum Abschluss wollten wir von Massimo noch wissen, was aus der bisherigen Basisarbeit zur Aufklärung rund um den NSU für die aktuellen Kämpfe gegen Rassismus, Rechtsruck und Neonazi-Strukturen mitgenommen werden kann. Eben bei vielen jetzt deutschen antirassistischen Initiativen Migranten selber eigentlich so wenig vorkommen, sondern höchstens immer nur so eben als Opfer oder die man so schützen muss oder so, man dann doch immer die Auseinandersetzung dann mit dem Staat und den Nazis sucht. Und ich glaube, dass eine Lehre davon ist oder auch eine Erfahrung der letzten Jahre, eine gute Erfahrung, dass es eben auch zusammengeht, dass man auch nur dann so eine bestimmte Stärke eben erreichen kann. Also wenn man sozusagen alles macht da drin, sozusagen den Rassismus benennt, die Rassisten, Rassistinnen selber auch benennt und auch sozusagen offensiv eben auch thematisiert und angeht und gleichzeitig aber auch sozusagen diese postmigrantische Realität, in der wir leben, nochmal sichtbar werden lassen sollen, mit der zusammengehen sollen, sozusagen eine migrantische Perspektive einzunehmen. Ich glaube, das ist sozusagen eine Aufgabe für alle Linken in dieser Zeit, auch für die, die nicht migrantisch sind, dass man fähig ist, diese Gesellschaft eben auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, und das ist neu, finde ich relativ neu, aber gerade sehr machtvoll, wenn wir das hinkriegen, das zusammenzubringen und zusammenzuhalten, ohne dass es wieder identitär auseinandergerissen wird, weil wir sehen ja, dass das identitäre Denken nicht nur bei den Rechten gerade um sich greift, sondern auch bei den Linken, sowohl bei den klassischen Linken, aber auch bei migrantischen Akteuren. Wenn wir das überwinden und tatsächlich da das zusammenhalten, ich glaube, dann können wir sehr, sehr stark sein. Insofern gibt es ja immer noch diese kleine Kein-Schlussstrich-Kampagne zu sagen, es ist jetzt hier nicht vorbei mit dem Gerichtsurteil. Das ist jetzt nicht als Akta gelegt und NSU ist viel mehr als jetzt nur die Mordserie in den 2000er Jahren. Es ist sozusagen eine ganz bestimmte Haltung des strukturellen Rassismus und dagegen eben weiter auf die Straße zu gehen und sich weiter zu vernetzen und weiter Geschichten zu sammeln und Aktionen zu machen. Eben gerade das, was die Stunde schlägt und das ist, glaube ich, das, wo eigentlich alle, die jetzt überlegen oder auch Angst haben oder nicht wissen, was sie tun können, eigentlich einsteigen könnten und sagen, das ist was, wo ich mich engagiere und darin eben nicht den Mut zu verlieren. Ich glaube, das wäre nochmal wichtig, so für mich, mir wichtig, so ein Appell am Ende zu sagen, dass man jetzt nicht vor dem ganzen Rechtsdruck den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern im Gegenteil sehen soll, dass eben die andere Seite eben auch so stark ist wie eben nie zuvor und ja, das finde ich hoffnungsvoll. Das Tribunal NSU-Komplex auflösen wird am 29. September an der Welcome United Demo in Hamburg teilnehmen. Und auch in Mannheim wird es in diesem Jahr ein NSU-Tribunal geben. Wir empfehlen euch, die Anklageschrift zu lesen, die das Netzwerk erstellt hat. Ihr findet es, sowie weitere Infos und auch die Möglichkeit, ihre Arbeit zu unterstützen und in Kontakt zu kommen unter nsu-tribunal.de sowie auf nsuprozess.net. Wir möchten euch auch auf den Podcast von NSU Watch mit dem Motto Aufklären und Einmischen aufmerksam machen. Der Link lautet nsu-watch.info/podcast. Dort findet ihr circa alle 2 Wochen eine neue Episode und könnt beim Hören viel über die Geschichte des rechten Terrors lernen. In Berlin wird demnächst im Beiz an Nazi-Opfer erinnert. Berichte und Diskussionen über Nazimorde und rechte Aktivitäten in Magdeburg finden dort am Donnerstag, den 20. September statt. Dabei wird euch auch eine Idee für euren Beitrag zum Nazis Entwaffnen gegeben. Ihr könnt nämlich wenige Tage später, am 29. September, bei der Antifa-Demo in Magdeburg zusammen mit eurer Bezugsgruppe die Stadt verschönern. Und natürlich immer und überall einfach eure Meinung sagen. Das haben am 31. Mai 2017 auch SchülerInnen einer Berufsschule in Nürnberg getan und damit eine Abschiebung nach Afghanistan verhindert. Etwa 300 solidarische Menschen haben sich am Ende der Polizei in den Weg gestellt, von denen manche deswegen nun immer noch von der Justiz belästigt werden. Zur aktuellen Situation der Angeklagten haben wir vor kurzem ein Interview mit dem UnterstützerInnenkreis Ausbruch, Aufbruch, Anarchie geführt. Das kommt gleich, nach ein bisschen Pausenmusik pur. So, hallo. Wir sind jetzt hier mit einem Aktiven aus Nürnberg. Da geht es um einen Repressionsfall, um die Repression, die der deutsche Staat auffährt, nachdem im Mai 2017, am 31. Mai, eine Abschiebung verhindert wurde. Und ja, wir hatten zu diesem Thema bereits berichtet, beziehungsweise auch schon ein Interview geführt mit Leuten aus Nürnberg. Und wenn ihr das Interview nachhören wollt, wo es auch einfach um die Basics dieses Falls geht und auch um einige Fragen zur rechtlichen Neuerung, die es seitdem gegeben hat, die dann Einfluss hat auf die Urteile, dann geht einfach auf unseren Blog unter aradio.blogsport.de und sucht einfach nach Nürnberg, dann werdet ihr schon fündig. Genau, und jetzt so, um uns zu uns im Interview zu kommen, würde ich dich gern erstmal kurz bitten, dich vorzustellen und dann uns auch kurz was zu erzählen über den aktuellen Stand. Ja, hallo, ich bin der Dennis und bin mit beteiligt an der Kampagne Aufbruch, Ausbruch, Anarchie, Freiheit für Jan und alle anderen. Und bin da so halt eher lose mit drin, habe den Prozess begleitet, die Vorbereitung mir mit angeschaut und ja, auch unseren Genossen, den Jan, solidarisch unterstützt. Ja, zum aktuellen Stand ist zurzeit zu sagen, das Verfahren gegen Jan war jetzt am 2. August. Das ist erstmal vorbei. Ich glaube, das Wichtigste für alle, bevor man da vielleicht ein bisschen ins Detail geht, wie der Prozess gelaufen ist, ist halt, dass der Jan, was wir ja auch gefordert hatten, nicht in den Knast momentan muss. Also er ist auch weiterhin auf freien Fuß, da er eine Strafe ausgesetzt zur Bewährung bekommen hat, 90 Tagessätze, 30 Euro wegen Widerstandshandlung. Also das mal so von weg, dass da ja schon so ein bisschen was ist. Der Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, da können wir später nochmal drauf eingehen. Okay. Am Tag selber, am 2.8., hatten wir im Rahmen der Soli-Kampagne zusammen mit dem Bündnis Widerstand Mai 31, dass alle Betroffenen von Repressionen, die daraus gefolgt ist, von diesem Ereignis, von der Abschiebeblockade ist, wurden wir unterstützt von dem Bündnis Widerstand Mai 31. Es waren circa 100 Leute vor dem Gericht. Das war eigentlich ganz cool. Mit Technik hat ein bisschen rumgesponnen, aber so ist es halt manchmal. Es wurden im Vorfeld noch ein paar Reden verlesen, wo das einzuordnen ist, und dann ging das auch schon relativ bald los. Ja, ihr hattet schon beim letzten Gespräch schon erwähnt, dass die Justiz das möglichst erschweren will, auch eine Teilnahme. Wie war denn das jetzt, dieses Mal? Das, was halt wieder mal exemplarisch ist, ist halt, wie hoch der Wunsch nach Kriminalisierung vom deutschen Staat ist, dass halt extreme Sicherheitsauflagen beim Prozess geführt wurden. Sprich, es mussten alle durch eine Schleuse, eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen, Personalausweise abgeben, die dann auch fotokopiert wurden und erst am Ende des Prozesses wiedergegeben wurden. Also es war schon eine hohe Drohkulisse, die aufgebaut wurde. Und ja, auch um so eine kritische Begleitung, also es durften nicht mehr Stifte und Zettel halt mit reingenommen werden, schon so ein Stück weit von vornherein zu verunmöglichen. Ja, im Gerichtssaal selber dann ging es dann ziemlich schnell gleich gut los. Der Jan hatte eine Prozesserklärung verfasst, die er zum Anfang verlesen hatte. Die ist auch nachzulesen. Ich sag dann später nochmal die Adresse vom Blog, die ja seine Beweggründe nochmal dargelegt hat, warum er das Gericht so und seine Arbeitsweise nicht als das ansieht, wie es der deutsche Staat immer generiert, dass es halt unabhängig die dritte Gewalt im Staate ist. Da geht er auch ein bisschen drauf ein, dass das so seiner Ansicht nach nicht ist. Es ging dann auch gleich weiter, dass der erste Zeuge, es waren insgesamt 4 Zeugen, es waren alle 4 Zeugen, waren Polizeibeamte, 2 von der Streifeneinheit, die ziemlich zum Anfang des Tages hingerufen wurde. Später die 2 Zeugen waren dann aus einer geschlossenen Einheit, aus einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Die ersten beiden Polizeizeugen, ja, ist halt interessant, dass sie sich kaum erinnern konnten. Es wurde ihm ja vorgeworfen, dass er in Richtung, also versuchte Körperverletzung, dass er versucht hätte, Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Das konnte einerseits im ganzen Prozess nie auf dem Videomaterial irgendwo gesichtet werden. Da war immer wieder das Lamentieren, ja, wir hatten das doch gesehen, aber es konnte nirgendwo im Gericht vorgeführt werden. Ja, dann der zweite Streifenpolizist, der ausgesagt hatte, ist halt das Spannende, dass er schon in anderen Prozessen ausgesagt hatte, da auch schon immer wieder aufgefallen ist, dass er massiv halt Gewalt gegen die Aktivistin angewendet hat. So auch dann jetzt wieder dort auf dem Video erkennbar, dass er halt ja den Jan in den Ellenbogen ins Gesicht gerammt hatte, und die Kommentierung des Richters war dann in diesem Sinne, na, da verpassen Sie ihm einen Ellenbogencheck, war natürlich dann schon, man sieht, es geht in eine Richtung, dass da Polizisten für ihre Gewalttätigkeit nicht so hart rangenommen werden. Ein Verfahren, das intern lief, ist auch gegen den genannten Polizeibeamten dann auch eingestellt worden. Die beiden Beamten aus der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, die waren schon ziemlich gut trainiert in diesem Ganzen, denn ihre Aussagen haben sich kaum widersprochen. Und was der eine Zeuge halt nicht gesehen haben wollte, wurde dann vom anderen ergänzt. Im Endeffekt war es nach der Zeugenbefragung so, dass es zu einem Gespräch kam zwischen Jans Anwalt und der Staatsanwaltschaft mit dem Richter zusammen, weil ja, wie gesagt, keine strafbare Handlung auf den Videos und in den Aussagen halt zu sichten war. Der Wille aber von der Staatsanwaltschaft war, Jan wegen Widerstandshandlung eine Strafe aufzubrummen. Also Jans Anwalt hat dann halt Einstellung des Verfahrens Staats- und Freispruch gefordert, da er, wie gesagt, nicht vorlag. Die Staatsanwaltschaft hingegen eine Mindestfreiheitsstrafe wegen Widerstand nach der neuen Gesetzgebung von mindestens 6 Monaten. Wie gesagt, das Urteil, was wir ganz am Anfang hatten, lief dann irgendwo dazwischen mit diesen 90-Tage-Sätzen à 30 Euro, wobei eine Woche später die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen ist, weil ihr scheinbar das Urteil zu niedrig ist. Also das ist momentan der Stand, das ist halt noch so alles so ein bisschen dann doch wieder in der Schwebe. Jan ist zwar draußen und auf freiem Fuß, aber man weiß nicht, wie die Berufung ausgeht, ob eventuell eine eh schon offene Bewährung auch eben noch widerrufen werden könnte. Also gerade so ein bisschen im Drüsenfischen. Gibt es da Termine oder schon? Nee, da ist bisher, sind da noch keine Termine angesetzt. Also wir haben da auch selber noch keine Ahnung, auch der Anwalt nicht, wie lange da so die Zeiten sind, bis da was Konkretes wiederkommt. Wie ist die bisherige Erfahrung mit den Berufungen? Ist die Staatsanwaltschaft schon in anderen Fällen in Berufung gegangen? Genau, also es gab ja bisher sind schon 5 Prozesse zum 31. Mai gelaufen, in sämtlichen Prozessen außer im ersten, weil die Strafe da ziemlich hoch ausgefallen ist, wurde halt auch im Nachhinein dann Berufung gefordert. Also davor in dem Fall hatte jemand auch, da wurde ihm vorgeworfen, ruckartig und mit Absicht sein Fahrrad in Richtung der Polizeibeamtinnen geschoben zu haben. Dafür hat er 8 Monate zur Bewährung ausgesetzt, auf 3 Jahre bekommen. Aber selbst dieses Urteil, obwohl keine aktive Handlung oder irgendetwas Strafbares vorlag, wurde nochmal Berufung. Also der Verfolgungswille ist da schon ziemlich hoch und auch das Menschen einzuschüchtern, sich irgendwo aktiv zu beteiligen, vielleicht auch ein Stück weit zivilgesellschaftliches Engagement zu zeigen, auch wenn das jetzt nicht immer, natürlich ist eine Abschiebung aus Sicht des Staates, was rechtlich durchgesetzt werden muss, aber wenn man überlegt, dass der Mensch, den es am 31. Mai betroffen hatte, jemand war, der halt Berufsschüler ist, aus Afghanistan geflohen ist, wieder in dieses immer noch ja Krisen- und Kriegsgebiet abgeschoben werden sollte, dann denke ich, ist jedem, dem Menschlichkeit auch nur irgendwie ein bisschen was wert ist, eigentlich sich dagegen zu wehren, eigentlich ziemlich wichtig, und aber das wurde halt sofort kriminalisiert. Ja, so ist momentan, es ist immer noch ein hoher Verfolgungsdruck. Wir haben auch noch, jetzt am 21.09. ist auch noch ein weiteres Verfahren gegen 2 Genossinnen, denen auch die ähnlichen Sachen wieder vorgeworfen werden, Widerstandshandlung, versuchte Körperverletzung, Gefangenenbefreiung etc. Und wie ist die Unterstützung von Leuten, die euch da solidarisch gesinnt sind? Man muss sagen, es ist leider, wie das immer meistens so etwas ist, danach, nach dem Tag letztes Jahr war natürlich das mediale Interesse, das Interesse auch zivilgesellschaftlich und über Kreise von Aktivistinnen hinaus ziemlich groß, aber es ist halt schwer, die Öffentlichkeit da am Ball zu halten. Also ein Jahr danach ist zumindest so der zivilgesellschaftliche Aufschrei um diese ganze Geschichte so ein Stück weit verstummt. Und das Gefühl ist leider, dass wirklich nur noch Menschen, die antirassistisch, antifaschistisch sich irgendwo engagieren, die Letzten sind, die da doch wirklich mit unterstützen. Also innerhalb dieser Bewegung ist natürlich eine breite Solidarität und gelebte Solidarität erfahrbar, aber darüber hinaus wird kaum öffentlich noch Notiz davon genommen. Ja, ihr habt ja, um genau diesem Effekt entgegenzuwirken, ja diese Kampagne ins Leben gerufen. Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen. Genau, die Kampagne war, bezog sich, also wir haben, für Jan haben wir sie explizit gewählt, weil wir mit dem Namen Freiheit, da wir immer davon ausgegangen sind, aufgrund, dass sie eher in dieses Bild gepasst hatte, was sie gezeichnen wollten, was sie immer, dass die linken Aktivistinnen dazugekommen wären und dadurch erst diese Situation dort vor Ort eskaliert wäre, passt ja natürlich genau, deswegen war schon klar, dass da ein hoher Kriminalisierungswille da ist. Deswegen wollten wir explizit in unseren Kreisen, also in antirassistischen, antifaschistischen und anarchistischen Netzwerken und ja Zusammenhängen nochmal gezielt auf diesen Fall aufmerksam machen. So, daher die Kampagne zu Jan speziell, und wir haben im Vorfeld halt einen Aufruf gestartet, viel Material verteilt, eine größere Vortragsreise durch Deutschland gemacht, um da nochmal auf den Fall hinzuweisen. Ja, also was ja auch in unseren Augen irgendwo erfolgreich ist, aber natürlich könnte die Resonanz drauf immer größer sein, wünscht man sich ja immer. Natürlich, und wenn die Leute sich über die Kampagne informieren wollen, wo finden sie die? Genau, also die Infos zur Kampagne findet ihr auf Aufbruch als ein Wort.noblocks.org. Da sind sind sämtliche Sachen, die im Rahmen der Kampagne gelaufen sind, kann man sich dort anschauen, ob das nun Texte, Soli-Aktionen, der Vortrag, die Vortragsweise ist, das findet man alles dort auch, wie Unterstützung funktionieren kann. Und um das nicht nur auf die Webseite zu beschränken, magst du vielleicht sagen, was ihr euch wünscht, was Leute machen, wenn sie... Ja, was wir uns wünschen, ist natürlich, dass es weiterhin in unseren Kreisen, in dem Rahmen, den es möglich ist, eine Öffentlichkeit erfährt, also dass man darauf hinweist, dass diese Repressionswelle weiterhin anhält, sämtliche Soli-Bekundungen eine Aufmerksamkeit schaffen in den eigenen Lokalitäten, in denen man sich bewegt, darauf hinweisen. Und wenn es möglich ist, na klar, Soli-Party, weil diese ganze Geschichten kosten unendlich viel Geld. Es sind immer die Anwälte, die bezahlt werden müssen, es sind die Strafen, die bezahlt werden müssen. Das ist auch so eine Vermutung von uns, um da vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk zurückzumachen, dass da so die Strategie halt ist, diesen ganzen Protest und Widerstand dagegen auch über die gerichtlichen Instanzen so ein bisschen Wirbel zu machen, indem man einfach sagt, irgendwann sind die Kosten so hoch, das kann sich gar nicht mehr für die Leute lohnen, da so einen Widerstand auch vor Gericht aufrecht zu erhalten. Also da findet ihr auch auf der, einerseits auf der Ausbruch, aufbruch.doblogs.org findet ihr Infos, wie man es auch finanziell unterstützen kann, aber auch beim Bündnis Widerstand Mai 31 findet man auch die Möglichkeiten, also es gibt Spendenkonten und ja, einfach mal drauf schauen. Also und jede kleinste Form von Soli-Bekundung gibt auch hier den Leuten nochmal Mut, dass dieser Fall nicht komplett vergessen ist und dass man mit der Repression nicht alleine dasteht. Gut, wir hoffen, dass mit diesem Radiobeitrag auch andere Leute davon angesprochen sich fühlen und deinem Ratschlag folgen. Wir werden natürlich an dem Fall dranbleiben, auch nehme ich mal an, in den kommenden Monaten wieder ein Gespräch mit euch führen. Sehr gerne. Bis dahin einfach viel Kraft. Und alles Gute für Jan und für alle anderen. Vielen Dank. Tschüss. Über Asef, die Person, deren Abschiebung verhindert wurde, haben wir leider keine aktuellen Informationen. Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks von Oktober 2017 wurde das Asylverfahren neu aufgerollt und war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Und die Aufbruch-Anarchie-Leute haben vermutlich bereits ein Dokument gelesen, das wir uns und euch hier in einem kleinen, verkappten Link-Tipp ans Herz legen wollen. Die Website solidarity.international weist auf die mittlerweile zum 6. Mal vom 23. bis 30. August stattgefundene Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen hin und stellt dazu einige Materialien bereit. Unter anderem den Leitfaden zum Starten einer Anarchist Black Cross Gruppe. Darin findet ihr alles, was euch mit gutem Gefühl fit für den Gefangenen-Support macht. Die Broschüre ist bisher leider nur in englischer Sprache verfügbar. Trotzdem würde es sich auch lohnen, sie mal in Papierform zu vervielfältigen und unter die Leute zu bringen. Den direkten Link gibt es auf unserer Webseite aradio.blogspot.de. Vermutlich werden wir euch bald auch ein Interview über die internationale Soli-Woche präsentieren können. Und nun gibt's wie immer noch ein bisschen was zum Schmunzeln. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Der ewige Sommer geht nun langsam, aber unaufhaltsam zu Ende und der Herbst zieht ein. Sind wir deswegen ein wenig melancholisch? Vielleicht. Nichtsdestotrotz haben wir auch diesen Monat unermüdlich den deutschsprachigen Blätterwald für euch durchforstet, denn natürlich lässt sich auch die Anarchie von Wetterumschwüngen nicht aus der Ruhe bringen. Und was ist die entspannteste Musik überhaupt? Genau. Der Jazz. Und damit geht es auch los. Bei diepresse.com finden wir einen Artikel über Shabaka Hutchings, Jazzmusiker aus London, der in Barbados aufgewachsen ist und den Namen eines nubischen Königs trägt. Zunächst geht es um die Einflüsse afrikanischer Jazzmusik auf sein Werk, dann jedoch fragt die Zeitung: Kann Jazz noch eine Kraft für politische Veränderung sein? Die Antwort ist vorsichtig. Man platziert nur eine Stimmung in die Leute, die zuhören. Wenn man Glück hat, interpretieren sie die Welt danach anders. Und doch scheint mehr dahinter zu stecken, denn danach sagt Hutchings: Wenn ich Altsaxophon spiele, dann herrscht im Grunde Anarchie. Also Leute, ladet euch den Mann auf eure Soli-Konzerte, dann sind wir bald ein ganzes Stück weiter. Wir bleiben beim Jazz und widmen uns der Zeitung Die Welt, die einen Artikel überschreibt mit Gemalter Jazz. Konkret geht es darin um eine Malerin. Charlene von Heils Bilder gehören zum Spannendsten, was Malerei heute zu bieten hat. Autor Oliver Körner von Gustorf beschreibt ihr Werk so. Schaut man auf von Heils fast immer im Format von 2x2 Metern gehaltene Gemälde, erkennt man, welch abstrakte, unglaublich komplexe Bildräume sie konstruiert und übereinander legt. Und weiter? Auf einem Bild können formale Strenge und kindliche Anarchie herrschen. So kommt auf Killer Smile von 2011 eine strenge Anordnung von vertikalen, trübsinnig beigen Streifen durch einen schwarzen Stachel ins Wanken, der das Bild horizontal durchschneidet, wie das mit dem Messer eingeritzte Lachen des Jokers in Batman. Tja, Comics und die Anarchie von Kindern, wer könnte da Nein sagen? Nein sagen könnten wir hingegen zum Kommentar von Wilfried Roggendorf, der in der Neuen Osnabrücker Zeitung unter dem Titel »Keine Anarchie auf zwei Rädern« erschienen ist. Es geht um das Befahren der Fußgängerzone mit Fahrrädern. Und dazu heißt es in dem Kommentar: Über Vorschläge zu einer teilweisen oder gar kompletten Öffnung der Lingener Fußgängerzone für den Radverkehr kann diskutiert werden. Doch diese Frage haben nicht die Fahrer auf zwei Reifen zu entscheiden. Die demokratische Entscheidung ist dem Stadtrat vorbehalten. Und dann setzt Roggendorf noch eins drauf. Solange das Radfahren in der Fußgängerzone verboten ist, haben sich alle daran zu halten. Sonst herrscht Anarchie auf zwei Rädern. Na, wenn das so einfach geht, alle bitte schnell aufs Rad schwingen. Von den zwei Rädern kommen wir zu den zwei Beinern. Ein Artikel des Kölner Express, der im Fokus erschienen ist, erregte unser Aufsehen. In großen Lettern prangt der Schriftzug Anarchos vom Rudolfplatz über dem Text. Drunter heißt es: Kölner ignorieren Verbot. Express war vor Ort. Zu Dutzenden ignorieren Fußgänger das Verbot und tippeln in beide Richtungen auf der Radspur entlang. Das klingt ja schon mal gut, dass die KölnerInnen sich nichts bieten lassen. Aber da geht noch mehr. Und das alles trotz der Schilder. Diese Massenanarchie von den Fußgängern, die man bislang nur aus Neapel oder Kalkutta kennt, kann sich Thomas Weil vom städtischen Baustellenmanagement auch nicht erklären. Vielleicht liegt es an der Hitze, dass eine gewisse Trägheit herrscht, nicht auf die andere Straßenseite zu wechseln. Irrtum, lieber Thomas. Anarchie ist einfach ansteckend, deswegen lassen sich viele Menschen davon mitreißen. Gänzlich unüberrascht waren wir von einem Artikel auf der Schweizer Tilate.com-Website. Dort wurden die Ergebnisse einer Publikumsbefragung vorgestellt. Die Frage lautete: Was würdet ihr tun, wenn für eine Nacht lang alle Gesetze außer Kraft gesetzt wären? Oder etwas ausführlicher: In der Thriller-Reihe The Purge, dessen vierter Teil gerade im Kino läuft, findet einmal im Jahr eine Nacht statt, in der alles erlaubt ist. Raub, Vergewaltigung, Mord, jedes noch so brutale Verbrechen bleibt unbestraft. Wir fragten uns, was würde passieren, wenn auch in der Realität für eine Nacht lang Anarchie herrschen würde? Was meint ihr, was da für Antworten kamen, wenn der Inhalt bereits so vorgegeben ist? Eben. Nichts Sinnvolles. Deswegen wir lieber dran arbeiten, dass jeden Tag und jede Nacht Anarchie ist. Und was würdet ihr tun, wenn für eine Nacht lang alle Gesetze außer Kraft gesetzt wären? Denkt mal drüber nach. Ob mit oder ohne Gesetze, macht euch am besten gleich auf den Weg nach Leipzig. Dort erwarten euch die libertären Tage. Von Sonntag, dem 9. September, seid ihr zur Mitgestaltung eines wunderbaren Programms eingeladen. Die Woche ist prinzipiell in verschiedene Thementage aufgeteilt. Darunter finden sich Anarchismus und Tierbefreiung, Ökokämpfe, feministische Strategien, Antirepression, Kommunikation und Technik. In Erinnerung an antizaristische Solibälle im Vorfeld der russischen Revolutionen könnt ihr zum Einstieg auf dem Antirepressionsmaskenball euer Tanzbein schwingen. Weitere Infos auf der Website des anarchistischen Netzwerks Dresden. and.notraces.net. In la testa, pietà per la festa. Und wenn ihr schnell seid oder nicht aus Berlin raus wollt, könnt ihr noch den Freedom Bus an seiner letzten Station in Berlin antreffen. Damit machen syrische Familien auf in Gefängnissen verschwundene Familienangehörige aufmerksam. Am Samstag, den 8. September von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr am Brandenburger Tor. Eine weitere Folge der guten alten Bad News, der monatlichen englischsprachigen Sendung der internationalen A-Radio-Vernetzung, steht auch bald wieder bereit. Hört rein unter a-radio-network.org. Alle Links dieser Sendung findet ihr wie immer auf unserer Website aradio.blogsport.de. Habt eine gute Zeit, wir haben euch lieb und tschüss.